wenn Sie Fragen an einzelne Personen haben, Sie dann in die Richtung des Sitzplatzes zu stellen. Die Abgeordneten sitzen also auf ihren angestammten Plätzen. Ja, ich würde gerne starten. Danke für Ihr Interesse. Sie haben also die 14. Sitzung abgeschlossen, soeben im ersten Teil nicht öffentlich, habe ich ja vorhin schon erzählt, im zweiten Teil jetzt öffentlich. Ich würde gerne, setze Ihr Interesse voraus, seitens der Medien Ihnen kurz erklären, wie es bei uns weitergeht, um dann auch das Interesse an Informationen vielleicht entsprechend zu befriedigen. Wir werden also am 6. November die erste von zwei November-Sitzungen machen. Das ist ein Montag, das ist also außergewöhnlich. Wir machen davor auch keine Obleute-Runde, wie das sonst üblich ist. Und wir werden uns bemühen, und ich denke, das schaffen wir auch, an diesem Tag den Komplex Nabe abzuschließen. Das bedeutet, dass wir Ihnen anbieten, da kann ich aber leider noch keinen Termin nennen, dass wir Ende November eine Pressekonferenz machen werden, die Obleute der Fraktionen und ich mit Ihnen gemeinsam zum Komplex Nabe und dem, was wir bis dahin ermittelt und festgestellt haben. In der gleichen Woche, im November, findet dann noch eine zweite Obleuterunde statt, am 10. und die beschäftigt sich schon mit dem Komplex Piato, also unserem eigentlichen Kernauftrag. Das vielleicht für Sie als Information zum Ablauf der nächsten Sitzungen. Jetzt stehen wir Ihnen zur Verfügung für Fragen. Wer möchte Fragen? Bitte. Ja, Herr Fröhlich. Ich würde fragen, warum Sie neuerdings nicht öffentlich tagen, warum ein bekannter Neonazi nicht öffentlich vernommen wurde und der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. In anderen Landtagen ist es eigentlich üblich, dass öffentlich getagt wird. Ich bin ein bisschen verwundert. Als Journalist, Sie wissen ja, dass ich das schon eine Weile begleite, ich finde es ein bisschen komisch. Also der große Anspruch, hier Transparenz zu schaffen und die Verstrickung der Behörden und die Rolle von Neonazis aufzuklären, ist hier, finde ich, aus der Anspruch der Öffentlichkeit heraus gehindert. Dazu hätte ich gerne eine Äußerung für ihn, warum Sie das so machen. Dann hätte ich gerne eine Bewertung dazu, was aus Grünen rausgekommen ist. Einmal sollte ein Neonazi vernommen werden, der völlig betrunken mit dem GBA angerufen hat, auf dem Diensthandy. Und zweitens sollte, glaube ich, Schneider vernommen werden, der ist ja ein Bauunternehmer, und dazu gefragt werden, ob er den Herrn Präsident kennt und wie das damals so war. Da würde ich gerne wissen, welche Erkenntnisse Sie rausgezogen haben, ob noch was daraus zu ziehen war. Zweitens würde ich gerne wissen, drittens würde ich gerne wissen, ob der am Ende erwähnte Beamte, der im 4. Kommissariat hier in Konstanz tätig war, an den Ermittlungen im Nabe-Verfahren beteiligt war, bei dem dieses Foto mit dem Hitlerbus gefunden wurde. Danke. Also zur ersten Frage, wir haben beschlossen, gemeinsam, also besser gesagt nicht ich, sondern der Ausschuss hat beschlossen, die Vernehmung der ersten beiden Zeugen heute nicht öffentlich vorzunehmen. Das ist mit Mehrheit und ich weiß gar nicht mehr, sogar Einstimmigkeit beschlossen worden, sodass wir, dass ich als Vorsitzender mich natürlich an das Ergebnis dieser Befragung des Ausschusses gehalten fühlte. Deshalb haben wir die beiden heute in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. Sie wissen, wir haben eine Pflicht, auch die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Das kollidiert mit Ihrem Interesse, das verstehe ich auch. Sie möchten am liebsten, dass wir alles öffentlich verhandeln. Das wird so nicht passieren. Und dafür gibt es auch ausreichende Begründung. Das können jetzt vielleicht die Kollegen auch tun, die ja diesen Beschluss gefasst haben. Frau von Hart. Dazu würde ich gerne hinzufügen, dass wir von Bündnisgrüner Seite das ausgesprochen bedauern, dass die Zeugenvernehmung, also viele der Zeugenvernehmung nicht öffentlich und geheim stattfinden und dass wir jetzt auch in diesem konkreten Fall die einzigen waren, die für eine öffentliche Vernehmung gestimmt haben, in dem Fall von heute früh, und dass das auch schon öfter so gewesen ist und aus unserer Sicht tatsächlich wir Gefahr laufen, zum intransparentesten aller NSU-Untersuchungsausschüsse zu werden, die in dieser Republik tagen. Und wir werden diese Position auch weiter aufrechterhalten. Nichtsdestotrotz haben wir heute früh vereinbart, dass wir darüber nicht weiter berichten und daran halte ich mich dann natürlich auch. Damit ist Frau von Verhalen ja gleich auf Ihre zweite Frage eingegangen. Wir haben, und das war ein einstimmiger Beschluss, heute beschlossen, dass... Nein. Jetzt geht es ja um die zweite Aussage, die Sie getroffen haben. Auch die war nicht einstimmig. Sie haben nur nach Ja-Stimmen gefragt und nicht nach Nein-Stimmen. Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, da war es ein Mehrheitsbeschluss, dass wir aus der nicht öffentlichen Sitzung hier nicht vortragen werden. Jetzt kann es weitergehen. Also, ganz so stimmt es natürlich nicht. Ich meine, Sie sind zwar diejenigen, die am ehesten, am meisten für die Transparenz gestimmt haben, aber im Zusammenhang mit der Frank-Entscheidung, die ist einstimmig hier gefallen, da waren Sie nicht beteiligt gewesen, aber Ihre Kollegin von Nonnenmacher war dabei gewesen. Da haben wir einstimmig sozusagen beschlossen gehabt, dass wir Herrn Frank in der geschlossenen Sitzung und im Geheimschutzraum vernehmen werden. Also nun nicht ganz so die Wahrheit hier. Das stimmt nicht. Frau Nonnenmacher hat mir das anders mitgeteilt. Gut. Man müsste jetzt wahrscheinlich ein Protokoll nachlesen, das uns aber nicht vorliegt. Ja. Herr Dr. Schön. Ich bin jetzt nicht gewonnen, um was zu sagen, warum wir uns entschlossen haben, bestimmte Zeugen, und gar nicht alle, und auch nicht die allerwichtigsten, unten in der Heimschutzraum zu vernehmen. Also es hat natürlich vernehmungstaktische Gründe. Es gibt bestimmte Zeugen, wo wir uns sozusagen mehr erhoffen, sie in so einer geschützten Atmosphäre zu vernehmen, als hier sozusagen vor der Öffentlichkeit, wo das so, durchaus so aufgefasst werden kann, dass es einen Tribunalcharakter hat. Und das sind Erwägungen gewesen, die haben wir den Vorrang gegeben und haben gehofft, dass wir dabei mehr sozusagen herausbekommen. Das hat sich im Übrigen bei dem Zeugen Körner auch als richtig erwiesen. Bei dem Zeugen heute, da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Aber das ist sozusagen so eine Entscheidung, die kann man danach bereuen oder kann man sie danach gut finden. Aber das ist rein aus vernehmungstaktischen Gründen geschehen. Ich bin noch eine Frage. Ob Sie bitte die dritte Frage nochmal wiederholen, dann ist es aber nicht mehr die Frage. Ja, also nach gegenwärtigem Erkenntnisstand, müssen wir das nicht dazu sagen, war der Polizeibeamte Giesert nicht beteiligt gewesen an Nabe-Ermittlungen, aber an anderen Ermittlungen in der rechtsextremistischen Szene, und es gibt natürlich konkrete Verbindungen zu Schipanski. Und das werden wir in dem Komplex Schipanski, Piato, Schrittschritt Piato natürlich dann weiter aufklären. Möchte noch jemand aus der Runde sich äußern, dann bitte ich um weitere Fragen. Herr Frühling, ich hätte gerne von Ihrer Fraktion gerne noch mal Einschätzung zu den, wir hatten heute eine Presse noch mal da, Sie haben ein paar Vorhalte gemacht, es wurde Vermerke zitiert von Herrn Höppner, dem heutigen Vizepräsidenten des Landespolizeipräsidiums, damals in seiner Rolle als Vizepräsident des PP in Potsdam, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte, wenn das anders war, der sagt faktisch, war Schneider ein V-Mann oder eine V-Person, ein Informant der Polizei Brandenburg. Weil ich hätte gerne noch von allen Vertretern der Fraktion noch mal eine Einschätzung dazu, ganz allgemein. Wie sehen Sie das Verhalten der Polizei damals bei den Ermittlungen im Fall Nabe und auch bei B&H und Herr Honner? Gerade wurde zu viel ermöglicht? Sind die Harten noch rangegangen? Wie werden Sie aus heutiger Sicht das Verhalten der Polizei Brandenburg im Verhältnis zu Schneider und Menzel? Ich würde vorschlagen, wir gehen in der Reihenfolge der Sitzordnung vor, dann beginnt die Fraktion der Linken. Also, wir machen natürlich die Pressekonferenz erst am Ende des Nabe-Komplexes. Und da kann man nicht bestimmt Ihnen vorgreifen. Aber Sie haben natürlich mitbekommen, was heute auch kontrovers diskutiert worden ist, auch emotional diskutiert worden ist. Und da sind drei Punkte für uns wichtig. Der erste Punkt ist, dass wir natürlich nicht verstehen, dass die Polizei nicht weiter ermittelt hat, nachdem der Waffenfund bei der Nazi-Größe über Menzel stattgefunden hat, dass da nicht weiter in Richtung 129a terroristische Vereinigung ermittelt wurde. Das halten wir für einen Fehler, weil das natürlich auch weitere Verbindungen durchaus hätte aufdecken können, hin zu den Debatten anderer Szenen in Sachsen etc. etc. Da werden wir hoffentlich in den nächsten Sitzungen noch weiteren Aufschluss gewinnen. Der zweite Punkt, der uns natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen aufregt, aber doch emotional aufgebracht hat, ist der Fall der Rechtsberatung eines Neonazis, wie er sozusagen noch gerade so rechtlich konforme Neonazi-Musik produzieren kann, obwohl gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft und er sozusagen eigentlich der repressiven Seite der Polizeiarbeit unterlegen ist, dass er gleich parallel dazu ihm gesagt wird, wie er ideologisch sozusagen belastete Musik, die aber nicht mehr strafrechtlich indiziert ist, produzieren kann. Und der dritte Punkt ist natürlich der, dass wir doch der Meinung sind, dass sich ergeben hat, dass hier ein bekannter Neonazi als faktischer Form manipuliert worden ist, ohne sozusagen die formalen Dinge, die da vorgegeben sind, zu erfüllen. Und das ist sozusagen ein Agieren in einer Grauzone, die wir durchaus kritisieren. Das sind die drei Punkte, die wir aus der öffentlichen Vernehmung herausnehmen. Dann bitte ich Herrn Kurt für die SPD-Fraktion sprechen. Ja, kann er auch das anknüpfen? Also die Frage, ob es denn. Also jetzt. Ich kann nur schneller sagen, der Name ist angehört und bekannt, der steht überall im Internet. Wir sind in der Pressekonferenz und Ihre Sitzung ist vorbei. Lass mich von Ihnen. Ja, ich sage es nur. Danke. Also, ob er sozusagen Informant war, im eigentlichen Sinne oder nur abgeschöpft worden ist und welche Leistungen, Gegenleistungen er dafür bekommen hat, war ja heute Gegenstand der Diskussion, die offensichtlich ja nicht materieller Art waren, unterschiedliche Betrachtungen seiner Aktivitäten. Das ist sicherlich noch weiter auszuwerten und gegebenenfalls noch mit weiteren Zeugen zu durchleuchten. Und ich will wenigstens noch anfügen, dass mich auch persönlich etwas ratlos zurückgelassen hat, dass nach diesem verratenen Durchsuchungstermin da keine weiteren Ermittlungsmaßnahmen, zumindest nicht im vierten Kommissariat, durchgeführt worden sind. Ob da im weiteren Bereich der Polizei ermittelt worden ist, ist ja heute nicht Gegenstand der Sache gewesen. Aber das war auf alle Fälle nochmal ein Knackpunkt der heutigen Tag. Herr Wagenmacher? Also, ich gehe heute mit einigen Fragezeichen hier raus und mit dem Bedarf, dann natürlich auch den Zeugen I.H. Noch zu vernehmen. Ja, das sehe ich jetzt als dringlicher und nötiger denn je an, weil da drängen sich einige Fragen nach den heutigen Vernehmungen für mich auf. Was der zuletzt erschienene Zeuge Wetzel hier heute präsentiert hat, wirft natürlich auch Fragezeichen auch auf seinen Kenntnisstand alleine im Hinblick auf die stattgefundenen und die Anzahl der stattgefundenen Treffen. Ja, Sie haben es ja mitbekommen, er war ja so eher im Ratemodus bei 2 bis 3 und wir hatten ja den Kenntnisstand, dass es dann doch 16 Treffen mindestens waren. Wirft natürlich die Frage auf, wie er als Vorgesetzter da agierte, wie da das Dienstklima war, warum hier nichts schriftlich wiederbelegt wurde und informiert wurde, sondern nur mündlich. Das sind alles Fragen, die hier noch weiter zu klären sind. Ansonsten, sind viele Fragezeichen vielleicht auch nicht mehr in ein Ausrufezeichen zu verwandeln, weil hier Erinnerungslücken auch des Zeugen Wetzel ja leider spürbar waren, was den Kollegen Kresse und den Zeugen Kresse, den wir heute hier zum zweiten Mal heute vernommen haben, betrifft, war für mich die entscheidende Frage und auch mit dem Höhepunkt der Vernehmung, und Sie haben das mit eingeleitet, Herr Dr. Schöneburg, wie denn hier die Abwägung zu treffen ist zwischen der Frage, ich verhindere Straftaten, was ich als Polizeibeamter, der ich ja auch bin, nachvollziehen kann. Was hat das aber für Folgen? Das ist auch etwas, was wir, denke ich, hier in diesem Untersuchungsausschuss und dann auch für den späteren Bericht noch mit beleuchten sollten. Also ist stures, er hat es ja selbst bezeichnet als, für ihn gibt es nur Schwarz und Weiß, Schwarz-Weiß denken und handeln, immer angezeigt und sollte nicht noch eine Folgenabschätzung stattfinden. Ich kann seine Sicht verstehen, das will ich ganz klar sagen. Ich kann auch nicht sehen, dass er hier irgendeine Sonderrolle hatte oder irgendwie eine seltsame Sonderrolle, wie ich es hier und da schon gelesen habe, weil ich sehe ihn einfach als einen Fachbeamten in seinem Phänomenbereich mit seinen Kenntnissen, gerade was die rechtsextreme Musik betrifft, der eben in verschiedenen Ermittlungsfällen tätig war und tätig sein musste, ob seiner Verwendung. Aber das ist dann eine Frage, die wir hier noch mit beleuchten sollten, die aber eine höhere Dimension hat. Die hat ja eigentlich eine größere Dimension, fast eine gesellschaftspolitische. Ja. Also das ist das, was ich hier mitnehme. Dann bitte ich Herrn Garlau um sein Statement. Herr Fröhlich hatte ja die Frage gestellt, ob wir den Eindruck jetzt gewinnen konnten oder vielleicht die Erkenntnis gewinnen konnten, ob der Zeuge Schneider nun tatsächlich damals als V-Person der Polizei damals agiert hat oder nicht. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Aussage nochmal Revue passieren lasse, dann drängt sich mir eben der Eindruck auf, dass er eben ja, nicht V-Person war, sondern ganz im Gegenteil, dass er eigentlich eher derjenige war, der aus Kenntnissen der Polizei abgeschöpft hat, dass die Rolle eigentlich eher vertauscht war. Also, denn das, was er an Erkenntnissen der Polizei lieferte, war ja zumindest, was ja auch ja, Herr Kresse uns gesagt hat, ja doch eher dürftig. Und es hat sich eigentlich auch heute gezeigt in der Befragung gegenüber dem Schneider, dass er also nicht wirklich sonderlich auskunftswillig war. Und dementsprechend ja, hat sich bei mir eben dieser Eindruck verfestigt. Der zweite Punkt, der mich heute auch eher ratlos zurücklässt, das ist diese Geschichte mit dem Geheimnisverrat, mit der Durchsuchung, wo wir eigentlich ja schon dachten, ein Stückchen weiter gewesen zu sein, schon herausbekommen haben an der Aktenlage und auch der Befragung der ersten Zeugen, wer da wann mit wem gesprochen hat und wie dann entsprechend die Informationen dann über K. dann zu Schneider gekommen sind. Nicht? Und heute erfährt man halt nur, dass hier also theoretisch im Vorfeld der Durchsuchung Dutzende von Personen eigentlich darüber Kenntnis hatten, dass da eben eine Durchsuchung in Planung ist und dass wir im Grunde an dem Stück jetzt eigentlich nicht mehr weiter sind. So vor dem Hintergrund muss ich sagen, ja, zwiegespalten ist ambivalentes Verhältnis bei mir, wo ich sage, so richtig aufgeklärt hat sich da für mich eigentlich heute relativ wenig, außer vielleicht die Tatsache, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass zumindest im Jahr 2000, 2001 im Polizeipräsidium, da hat der Zeuge Kresse ja auch gesagt, da fehlte der Mittelbau, dass dort also einiges im Argen lag, was vielleicht auch die Führung innerhalb des Polizeipräsidiums gelaufen ist. Das war soweit mein Eindruck. Und Frau von Halen. Ja, danke schön. Ja, wir scheinen uns ja hier in der Einschätzung der Sitzung nicht so, glaube ich, so riesig zu unterscheiden. Und für mich sind es die beiden Punkte. Erstens, Sie haben recht, Herr Fröhlich, offensichtlich war Schneider faktisch ein Informant und aus meiner Sicht ist es ein Unding, dass wer diese Beratung erfährt, denn auch ein legaler Handel mit rechtsextremistischen Tonträgern ist nichts, was in irgendeiner Form unterstützenswert ist. Zweitens ist es aus meiner Sicht bezüglich des Misserfolgs bei der Durchsuchungsaktion wirklich absolut unverständlich, warum Polizei und Landeskriminalamt da so wenig Ursachenforschung betrieben haben. Denn wir haben ja nicht nur gesehen, dass eine Fülle von Personen offensichtlich ziemlich frühzeitig von der Durchsuchung gewusst hat, sondern auch zum Beispiel der Vater offensichtlich eines Neonazis, der durchsucht werden sollte, als Polizist bei der Durchsuchungsaktion teilgenommen hat. Und auch das fand offensichtlich auch keiner eines näheren Lebens würdig. Also das waren jetzt die Statements der Fraktionen. Ich will noch einen Hinweis geben, Sie haben es ja jetzt auch live erlebt und wir gehen ja jetzt wahrscheinlich bei unserem nächsten Komplex noch mehr in die Vergangenheit, also in die frühen 90er Jahre. Ist natürlich ein bisschen schwierig, Zeugen zu vernehmen, die noch älter beispielsweise als ich sind, was unwahrscheinlich ist, aber möglich. Und das Thema Gedächtnislücken wird dann etwas sein, mit dem wir uns teilweise auch abfinden müssen, glaube ich. Also da bitte ich dann auch um Verständnis, dass wir ja, mit diesen Zeugen dann auch entsprechend schonend umgehen müssen. Danke. Das war's. Vielen Dank fürs Kommen. Allen ein schönes Wochenende.